Die große Ausrottungswelle. Unsere Vorfahren haben nicht nur in Australien und Amerika zahllose Tierarten ausgelöscht, sondern überall auf der Welt. Den europäischen und asiatischen Mammuts erging es nicht besser als den amerikanischen. Nachdem sie sich so viele Millionen Jahre lang tapfer durchs Leben geschlagen hatten, verschwanden sie von der Bildfläche. Vor 10.000 Jahren gab es kein einziges Mammut mehr, abgesehen von einigen wenigen Exemplaren auf ein paar abgelegenen Inseln hoch oben im Norden. Eine dieser einsamen Inseln, die Wrangel-Insel, liegt ungefähr 150 Kilometer vor der sibirischen Nordküste im Arktischen Ozean. Es ist extrem kalt dort und so unwirtlich, dass selbst die Sapiens auf ihrem Zug durch Sibirien an der Insel vorbeizogen. Und genau deshalb konnten die Mammuts dort friedlich weiterleben. Noch tausende von Jahren, nachdem ihre Artgenossen im Rest der Welt ausgestorben waren. Vor etwa 4000 Jahren schafften es einige Sapiens dann doch auf die Wrangelinsel. Und ab da gab es endgültig keine Mammuts mehr. Nirgendwo auf der Welt. Das Aussterben der wolligen Riesen hatte auch Auswirkungen auf viele andere Tier- und Pflanzenarten. Und das ist ein weiteres wichtiges Gesetz des Lebens. Alle Tiere und Pflanzen hängen voneinander ab. Wenn einer Art etwas zustößt, wirkt sich das sofort auf andere Arten aus. Dieses Gesetz betrifft auch dich. Auch du beeinflusst das Leben der Tiere und Pflanzen in deiner Umgebung. Zum Beispiel, wenn du auf dem Weg zur Bushaltestelle irgendwelches Unkraut platt trampelst oder Kekse isst und eine Krümelspur hinterlässt, über die sich Spatzen und Ameisen freuen. Oder wenn du die Spinnweben aus den Ecken deines Zimmers entfernst. Falls du irgendwann in eine andere Stadt umziehst, freuen sich die Spinnen und das Unkraut, während dir die Spatzen und Ameisen hinterher trauern werden. Im Kleinen sind die Auswirkungen noch überschaubar. Im großen Maßstab sind sie gewaltig. Da kommt es zu dramatischen Kettenreaktionen. Nimm zum Beispiel die Bienen. Bienen fliegen von Blüte zu Blüte und tragen deren Pollen weiter. Dadurch bestäuben sie die Pflanzen, die daraufhin Samen bilden und sich vermehren. Wenn es zu einem großen Bienensterben kommt, können die Pflanzen ihre Pollen nicht mehr verbreiten. Und ohne Pollen keine Bestäubung, keine Samen und keine neuen Pflanzen. Das wiederum wäre eine Katastrophe für all die Tiere, die sich von diesen Pflanzen ernähren. Kaninchen zum Beispiel. Die würden ebenfalls sterben. Und ohne Kaninchen hätten all die Tiere ein Problem, die Kaninchen auf dem Speiseplan haben. Füchse zum Beispiel. Die würde es genauso erwischen wie die Kaninchen. Und so setzt sich das Aussterben in einer langen Kette von den Bienen bis zu den Füchsen fort. Auch die Mammuts waren für andere Tiere und Pflanzen wichtig. Und von denen gab es damals in der Arktis noch viel mehr als heute, obwohl das Klima genauso rau und kalt war. Wie war das möglich? Dank der Mammuts. Wenn die Landschaft im Winter von Schnee und Eis bedeckt war, zogen die Mammuts wie riesige Schneepflüge umher. Mit ihrer enormen Kraft und den gewaltigen Stoßzähnen frästen sie sich durch die weiße Schicht, um das Gras darunter freizulegen.